Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Die erste Ausgabe im Jahr 2025 startet direkt mit einem Rückblick in das Jahr 2024. Da war ich mal wieder eingeladen in einem anderen Podcast und würde ja gerne diese Folge dann jetzt hier auch nochmal replizieren. Ja, worum ging es? Es ging um IT-Sicherheit in Deutschland, Europa und sowohl auf der privaten Ebene als auch auf der Ebene von Firmen und Behörden. Lukas hatte mich eingeladen in seinen Podcast und ich war dann zusammen dort mit Henrik, der genau in diesem Bereich arbeitet und damit dann deutlich mehr Kompetenz beisteuern konnte, als ich dazu in der Lage war. Trotzdem konnte ich dann da nochmal so eine Perspektive einbringen, die so aus dem Bildungsbereich bzw. berufliche Bildung und auch der private Bereich so ein bisschen abdeckt. Also irgendwie kommt ja dann doch vieles an der Stelle zusammen und das Ganze hat stattgefunden auf dem 38. Chaos Communication Congress, also dem Kongress des Chaos Computer Club, der in Hamburg stattgefunden hat und ja, zum Ende des Jahres im Dezember zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Neujahr, dort eine ganze Reihe von interessierten Wesen zusammengetragen hat. Und ja, so war ich dann auch dort zusammen mit Lukas und Henrik. Ja, hört euch den Podcast oder diese Folge jetzt einfach mal hier an. Ich hoffe, bereitet euch genauso viel Freude das Anhören wie mir die Produktion. Insofern hört ihr dort auch im Hintergrund die Geräusche der Leute, die dort vor Ort waren. Das war so eine kleine Sendebühne, genannt Sendezentrum, wo jeder vorbeigehen konnte und seinen Podcast aufnehmen konnte. Eigentlich eine ganz schöne Veranstaltung, also kann ich nur empfehlen für jeden, der sowieso beim Kongress ist und mal immer so überlegt hatte, ja, so einen Podcast mal aufnehmen, das wäre doch mal was. Das ist tatsächlich sehr niederschwellig dort möglich und führt auch immer wieder dazu, dass dann interessiertes Publikum, was das dann in den Ankündigungen sieht, vorbeischaut und noch gute Beiträge mitliefern kann. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der Aufnahme. Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge vom Podcast Warnlock Podcast. Heute mit dem Titel: Wie steht es um die IT-Sicherheit in Deutschland und Europa? Diese Sendung ist hier aufgezeichnet am 28. Dezember 2024, live vom Sendezentrum beim 38. Chaos Communication Congress hier in Hamburg. Und ja, wir steigen direkt ein. In erster Linie möchte ich erstmal überhaupt die Frage klären: Was ist IT-Sicherheit eigentlich und warum ist das wichtig? Vielleicht sollten wir aber vorher erstmal anfangen, neben wer ich überhaupt bin, wer an dem Mikrofon ist. Das bin einmal ich, das ist Lukas, der Host vom Podcast. Ich habe den Marco neben mir sitzen und ich habe den Hendrik neben mir sitzen. Genau. Und wir drei werden jetzt quasi in dem Podcast so ein paar Sachen zum Thema IT-Sicherheit sagen und fangen an mit der Frage: Was ist IT-Sicherheit eigentlich und warum ist es wichtig, sich damit zumindest so ein Stück weit zu beschäftigen? Ich würde erst einmal anfangen mit einer Definition von IT-Sicherheit, um mal überhaupt den Begriff so ein wenig klarzustellen. Und zwar habe ich hier mir eine Definition rausgesucht, die doch recht treffend ist. Naja, und zwar, Zitat: Unter IT-Sicherheit versteht man Strategien und Maßnahmen, um die Verfügbarkeit von IT-Systemen zu gewährleisten und den unerlaubten Zugriff sowie die unberechtigte Veränderung von Informationen zu vermeiden. Und ja, das ist so die Definition, die, wenn man IT-Sicherheit sucht, bei Wikipedia steht. Und häufig ist es so, dass Informationssicherheit und IT-Sicherheit quasi als Synonym verwendet werden. Dem ist aber nicht so, denn IT-Sicherheit ist nur ein Teilaspekt der Informationssicherheit. Ich steige da mal ein. Ich bin hier, weil Lukas und Marco gefragt hat, ob ich mitmachen möchte. Wie gesagt, ich bin Hendrik. Ich komme beruflich aus der IT-Sicherheit, mache das jetzt auch schon ein paar Jahre. Und Ja, das ist ja ein unheimlich komplexes Thema. Die Definition von Marc, von Lukas, die ist natürlich auch soweit richtig. Die klassische Definition, wenn wir über IT-Sicherheit reden, ist eigentlich immer diese CIA-Triade. Ja, das heißt Confidentiality, Integrity, Availability, das ist Vertraulichkeit. Es dürfen nur Informationen an Leute herausgegeben werden oder an Parteien herausgegeben werden, die dazu berechtigt sind, Vertraulichkeit. Dann Integrität, das heißt, Daten sollen nicht verändert werden, außer von Leuten, die dazu berechtigt sind. Und Availability, das ist die Verfügbarkeit. Also ich möchte dann, wenn ich auf Daten zugreifen muss und möchte und das auch so vorgesehen ist, dann sollen die auch da sein. Die sollen nicht verschwunden sein, ich soll jetzt nicht 3 Stunden warten müssen oder gegebenenfalls noch länger. Das ist so die Idee. Also die Idee ist, ich möchte sicherstellen, dass Daten, die benötigt werden von den Leuten, die berechtigt sind, auch benutzt werden können. Darum geht es in der IT-Sicherheit. Nichts mehr, nichts weniger. Und daraus entsteht halt ein Riesenfeld an Komplexität. Was einmal die IT-Sicherheit ist, das ist so der technische Bereich, der technische Aspekt mit, ich sichere meine Server ab, ich sorge dafür, dass Backups da sind und eingespielt werden können. Und die ganze Strategie drumherum. Wie plane ich das? Wie baue ich meine Architekturen? Wie baue ich Systeme? Wie mache ich Personalplanung drumherum? Und auch vielleicht auch die Kommunikation dazu. Das ist der große Bereich der Informationssicherheit. Informationssicherheit ohne IT-Sicherheit funktioniert per se nicht. Das ist aber auch nur ein Baustein von der Informationssicherheit. Genau. Und naja, jetzt ist die Frage, warum sollte man denn auf IT-Sicherheit gerade so im Privaten, warum sollte man darauf achten? Das ist wieder so ein Kommt-drauf-an-Ding. Ne? Als Normalanwender muss ich immer gucken, nervt mich das, habe ich da irgendwie Bock drauf? Meistens ist das lästig, soll überall Passwörter eingeben, mir Passwörter merken, dann kommen irgendwie so Schlaumeier und erzählen mir, ich soll hier 2-Faktor-Authentifizierung benutzen, ich weiß gar nicht so richtig, was das ist und dann muss ich mal mein Handy dabei haben und ein zweites Passwort irgendwo, das kann ich mir auch nicht merken. Per se muss ich mir aber darüber Gedanken machen, was will ich eigentlich schützen und welches Problem möchte ich damit lösen, dass ich IT-Sicherheit mache. Das ist ja kein Selbstzweck, sondern ich möchte dafür sorgen, dass mir kein Schaden entsteht. Das triviale Beispiel, das gängige Beispiel ist halt das Online-Banking. Da soll jetzt niemand Geld von meinem Konto überweisen können. Da muss ich mir Gedanken machen. Das geht aber noch weiter. Ja, wir haben ja nicht nur Online-Banking. Wir haben Facebook. Die meisten jetzt hier auf dem Kongress wahrscheinlich nicht mehr oder auch noch nie gehabt. Wir haben unsere E-Mail-Accounts. Über unsere E-Mail-Accounts haben wir vermutlich die meisten von uns haben über einen E-Mail-Account ihr komplettes digitales Leben organisiert. Das heißt, wenn man irgendwo ein Passwort zurücksetzen möchte und jemand hat Zugriff auf meinen E-Mail-Account, dann kann er für jeden Account woanders über diesen E-Mail-Account das Passwort zurücksetzen. Das heißt, der ist mir irgendwie wichtig, den muss ich sichern. Ich habe vielleicht eine Dating-App irgendwo drauf. Da soll jetzt niemand wissen, dass ich bestimmte Vorlieben habe. Ja? Das soll ich dann auch sichern. Das ist der Nutzen dabei. Insgesamt geht es halt darum, dass man versteht, welchen Zweck Privatsphäre in meinen Anwendungsfällen hat in meinem Alltag. Und das bringt sehr, sehr viel Komplexität mit sich, wie in dem Beispiel mit meinem Standard-Gmail-Account, den viele Leute haben, dass der eigentlich so der Ankerpunkt meiner kompletten Digitalidentität ist. Ja, also es ist halt schwer abzusehen, was passiert, wenn ich meine IT-Sicherheit nicht im Griff habe. Das eskaliert dann quasi direkt in die Informationssicherheit und nicht in die IT-Sicherheit, weil meine Informationen nicht mehr sicher sind. Mhm. Du hast es ja gerade schon mit Kennwörtern angesprochen. Was wird sich denn da anbieten, wenn man sagt, okay, starke Kennwörter haben ja gewisse Kriterien, je länger, desto besser, mindestens 8 Zeichen, 8 bis 12 Zeichen, Groß-, Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen sollen dort enthalten sein und das Passwort selber sollte nicht irgendwo in einem Wörterbuch vorkommen. Geläufige Zahlenfolgen oder Tastaturmuster sollten auch nicht da sein. Wie soll man sich das alles merken oder soll man sich das gar nicht merken? Und was ist da vielleicht die technische Anwendung, die man dafür nehmen könnte? Ich gebe das mal dem Marco weiter, der guckt gerade so interessiert. Der wird da sicherlich auch was zu sagen haben. Ich kann vielleicht einmal kurz anbinden. Also ich komme aus dem Bereich der beruflichen Bildung, ne? Habe also mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun, die genau diese Argumente, die du jetzt gerade angebracht hast, warum mache ich das eigentlich alles? Ich habe doch Gmail, ich habe doch Google. Und für die verschlüsselte Kommunikation habe ich doch WhatsApp. Also das sind nicht mal falsche Argumente, ne? Eben. Und ich glaube auch nicht, also dass sie den Argumenten unzugänglich sind, aber die Hürde ist tatsächlich dann immer wieder so diese Praxis im Alltag. Ich sehe jetzt hier auf dem Pad irgendwie auch gerade so, was die E-Mail-Verschlüsselung angeht. Was nehmen wir da jetzt an der Stelle? Oder eben auch die Passwörter. Also wer benutzt einen Passwortmanager? Ne? Außer er wird vielleicht dann durch Smartphones oder so vielleicht irgendwie schon erzwungen so oder durch eben auch Google Chrome, der dann auch meine Passwörter abspeichert. Soll er das tun oder soll er das besser nicht tun? Und da wäre für mich eben, also was sind die starken Argumente oder die, also Argumente nicht, also wie kann ich es quasi plastisch irgendwie verargumentieren, dass es gut ist, weil es ist ja immer ein, es macht es kompliziert, es macht es umständlich und ich muss immer diesen Goodwill haben, um IT-Sicherheit zu benutzen. Außer es wird dann vielleicht wirklich erzwungen, wie zum Beispiel HTTPS und so, ne? Haben sich auch irgendwie alle erst aufgeregt und dann war es auf einmal einfacher, da diese Zertifikate mit Let's Encrypt zu erzeugen und mittlerweile ist es eben gar nicht mehr so. Oder wurde bei Google irgendwie runtergerankt, wenn man das nicht angeboten hatte oder sowas. Also es war immer irgendwie so ein Zwang, der dann dahinter steckte, aber das macht man nicht so aus einem Selbst weg. Außer Argumente hast du ein plastisches Bild vielleicht oder was man transportieren könnte? Außer so dieses, ja, du verschickst ja auch keine Postkarten, wenn man noch weiß, was das ist, wo persönliche Informationen draufstehen an vielleicht Menschen, die ihr öffentliches Leben ja auch auf Instagram oder ihr privates Leben ja auch auf Instagram gerne teilen. Ja, das ist mal aus der Kategorie, es kommt drauf an und das ist auch ganz schwer zu vermitteln. Denn wenn die Leute nicht einsehen, dass sie was zu verlieren haben oder dass es Probleme geben kann, weil sie das zum Beispiel noch nicht erlebt haben, dann kannst du reden, so viel du willst. Entweder glauben dir das, weil du irgendwie als Botschafter für die IT-Sicherheit glaubwürdig bist. Ja. Oder die glauben dir das nicht. Und die haben auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Du wirst die da auch nicht ohne weiteres erreichen. Du hast gerade das Beispiel HTTPS gebracht. Da ist es so, dass Google und die Browserhersteller die Kosten-Nutzen-Kalkulation verschoben haben. Indem sie das aufgezwungen haben, mehr oder weniger. Die haben dafür gesorgt, dass Webseiten, die HTTP anbieten, nicht mehr funktionieren. Oder das sind nur noch nach, ich muss eine Bestätigung klicken. Und was diese ganzen Internetfirmen hassen wie die Pest, ist zusätzliche Dialoge, weil das drückt die Conversion Rate nach unten und dann verkauft man weniger. Und das ist richtig schmerzhaft. Und da ist dann auf einmal eine intrinsische Motivation da, in der Security besser zu werden. Das ist bei Passwörtern, ist das ganz, ganz schwierig. Wir haben auch bei uns in der Firma Passwortmanager, wir haben das etabliert, wir sind dabei, also wir versuchen die Nutzung durchzusetzen. Das kriegen wir aber nicht über Horrorgeschichten hin, sondern wir kriegen das über bessere Kollaboration innerhalb der Teams hin, dass keine Excel-Sheets mehr geshared werden mit Passwörtern, dass ich dafür sorgen kann, dass Zugriffe beschränkt werden. Ja, das muss praktisch einen Vorteil haben, sonst erreicht das einfach keinen Nutzer. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ich kann das in der Familie, die glauben mir, da bin ich als Markenbotschafter IT-Sicherheit glaubwürdig genug, dass die sagen, die nutzen einen Passwortmanager, den bezahle ich aber. Den bezahlen die nicht. Apple hat das auch gesehen und bietet jetzt einen Passwortmanager auf iOS und so weiter an, der auch ausgereift ist und in der Usability gut ist. Aber also sind diese Kriterien mit Achtzeichen, Sonderzeichen oder so, ist das eigentlich eher unwichtig? Weil das soll entweder soll es der ja Passmanager machen oder Passkeys und so das neue Ding, irgendwie, dass ich gar keine Passwörter mehr habe. Also, das Problem bei Passwörtern ist, wenn man die wiederverwendet, da muss man sich die Beispiele angucken, was schiefgehen kann. Denn auf einmal ist nicht nur mein Problem, dass mein Passwort bekannt werden kann öffentlich, sondern unter Umständen gibt es einen Anbieter, du bist bei irgendeinem Online-Shop-Kunden, hast da dein Standardpasswort und deine Standard-E-Mail-Adresse eingegeben und die machen was falsch und speichern die Passwörter einfach so ab, damit sie nachher vergleichen können, ob du dich wirklich anmeldest. Und dann werden die gehackt und dann wird die komplette Liste mit den Passwörtern rausgetragen. Was Angreifer dann machen, ist, die nehmen deine Usernamen, zum Beispiel deine E-Mail-Adresse und das Passwort und probieren die einfach überall aus. Bevorzug erstmal bei deinem E-Mail-Account, weil das ja der Anker deiner digitalen Identität ist, wenn du online bist. Sie probieren das, werden das bei eBay ausprobieren, bei Amazon, bei allen großen Firmen, wo man standardmäßig wo man standardmäßig irgendwelche Accounts hat. Das trifft jetzt nicht auf jeden zu, der überall einen Account hat, aber die Trefferrate ist gut. Was dann im Anschluss passiert, ist, dass die in diesem ominösen Darknet zum Verkauf angeboten werden oder vielleicht auch einfach so hochgeladen werden auf Pastebin oder irgendwelchen anderen Seiten. Das heißt, in dem Moment ist deine Username-Passwort-Kombination, die ist ein öffentliches Datum. Die ist dahin fällig. Das weißt du nicht, weil vielleicht nicht sofort was passiert. Und das kann sein, dass dir erst im Jahr irgendwas passiert, was jemand gekauft hat oder Brute-Force-mäßig irgendwo durchprobiert. Mhm. Wie gesagt, das wirst du aber erst mitkriegen, wenn der Schaden passiert ist. Mhm. Was würdest du sagen, ab wann sollte man quasi so Sachen wie auf so Sachen wie Passwörter oder sowas achten? Ab wann sollte man sowas Menschen beibringen? Schon irgendwie in der Grundschule, so, also natürlich dann didaktisch so runtergebrochen, dass sie das verstehen? Oder schwierig. Ab der Allgemeinbildungsschule oder ab der berufsbildenden Schule oder so? Na, im Endeffekt ab dem Zeitpunkt, wo sie damit umgehen müssen. Nein, wir fangen an, unseren Kindern Verkehrsregeln zu erklären, in dem Moment, wo sie das erste Mal selbstständig auf der Straße an der Hand laufen. Sagen, bleiben wir am Rand stehen, sagen, guck links, guck rechts. Im Endeffekt ist das der Zeitpunkt, wo wir anfangen müssen, unsere Kinder halt zu erziehen. Im Straßenverkehr haben wir aber eine sehr reale Gefahr, weil jeder kann sich ungefähr vorstellen, was passiert, wenn man mit 70, 80 Kilo von 2 Tonnen Stahl getroffen wird. Und bei solchen Sachen hat man dann eher eine abstrakte Gefahr, wenn man... Das ist eine sehr abstrakte Gefahr, die nicht greifbar ist. Denn viele Leute sagen so, fürs Online-Banking, da habe ich ja noch den TAN-Generator und was soll denn da passieren? Und da haben die auch recht. Das bringt dich nicht um, in der Regel. Und die meisten Leute, das Schlimmste, was denen passiert, ist, der Amazon-Account wird aufgemacht und es werden Sachen bestellt. Na? Amazon erstattet das, ist einer Bekannten von uns passiert. Die hat nicht mal Anzeige erstattet, weil eigentlich ist ja nichts passiert. Hatte aber ein Passwort, was ein Werbeslogan von der Firma war vor ein paar Jahren. So. Ergebnis ist, die hat sich da jetzt auch keine großen Gedanken drüber gemacht, hat aber jetzt verstanden, dass das irgendwie unangenehm war, weil das 3 Tage Arbeit war, Amazon und so hinterher zu telefonieren, um den Schaden zu begrenzen. Aber wie gesagt, die hat nicht mal Strafanzeige erstattet, weil wofür? Machte für sie ja keinen Sinn. Ja. Ne, Amazon hat das so erstattet, ihr Gmail-Account war offen, war jetzt ein bisschen doof, aber ist das eine Anekdote für sie. Ja, also ich habe das ich habe das in der Abwägung gemacht bei der Kreditkarte beispielsweise. Mhm. Da habe ich explizit meiner Bank gesagt, ich möchte gerne eine Prepaid-Kreditkarte, die ich vorher aufladen muss, um eben eine Schadensbegrenzung zum Beispiel zu machen. Ja. Die kann auch gar nicht belastet werden, wenn die nicht aufgeladen ist. Heißt also, solche Buchungen würden dann gar nicht erst so schön gehen, ne? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, die Kreditkartenfirmen und die Banken sind natürlich sehr hinterher, was die IT-Sicherheit angeht. Ob das immer zielführend ist in allem, was sie tun, das ist eine völlig andere Diskussion. Aber die haben Multifaktor-Authentifizierung, indem wir zum Beispiel, wir haben unsere Bank, irgendeine ID, ein Passwort und in der Regel müssen alle Transaktionen nochmal durch ein TAN-Verfahren oder sowas genehmigt werden oder durch eine Push-Notification wird es bestätigt. Auch hier können wir jetzt darüber diskutieren, wie sinnvoll es ist oder wie wenig sinnvoll das ist, aber es gibt zumindest mehrere Stufen und da sehen die Leute das auch ein, denn Geld und sowas verstehen sie natürlich als Problem. Aber auch da, wie das Beispiel mit der Prepaid-Kreditkarte, ist es auch total sinnvoll, weitere Maßnahmen zu treffen, um Schaden zu begrenzen, indem ich zum Beispiel Auslandsüberweisungen auf einen bestimmten Betrag limitiere oder mein Tageslimit an Überweisungen limitiere. Na, das ist auch dann alles eine Erwägung, die man treffen muss. Mhm. Marco hatte das gerade ja angesprochen gehabt mit der E-Mail-Verschlüsselung. Mhm. Da habe ich mich an so eine Situation in der Ausbildung erinnert. Unser Lehrer hat uns in einer oder in mehreren Stunden quasi zunächst das Prinzip von Verschlüsselung erklärt und dann haben wir quasi OpenPGP-Schlüssel für uns, für unsere Schuladressen quasi generiert und am Ende ist dann quasi für unsere ganze Klasse so ein Schlüssel bunt angelegt worden, mit dem dann jeder quasi jedem verschlüsselt schreiben konnte. Und ich weiß ehrlicherweise nicht, ob, wenn das der Lehrer damals nicht gemacht hätte, ob wir das dann überhaupt dann, ob ich mich damit privat so auseinandergesetzt hätte und das für alle meine PGP ist ein schönes Beispiel insofern, weil ich keine Ahnung, wie alt das Projekt schon ist. Also es ist ja, glaube ich, schon in Dekaden so. Und es hat sich bisher nicht durchgesetzt. So irgendwie weder, sage ich mal, konzeptionell noch so von der Tool-Anbindung noch so von der Usability irgendwie. Da gab es viele Versuche in ganz vielen unterschiedlichen Richtungen und jetzt eben, hattest du es ja auch gesagt, auch auf der didaktischen Ebene probiert man sowas natürlich. Jetzt ist die Frage, nutzt du das jetzt aktiv im Alltag in irgendeiner Form? Ja, tatsächlich. Tatsächlich? Ich hab PGP? Das, ja, also ich habe, als ich mich zu meinem aktuellen Arbeitgeber beworben habe in der Bewerbung, okay, stand im Lebenslauf mein extra Alias für die Bewerbung drin mit einer Fußnote unten, wo dann der OpenPGP Fingerprint abgebildet war. Ja. Und einem Link quasi, wo man den, wo man die Datei quasi, ASC-Datei herunterladen konnte und dann verifizieren hätte können, dass das halt wirklich von mir ist. War jetzt über einen Portal quasi, wo ich die eingereicht habe, aber wenn sie dann mit mir danach hätten schreiben müssen oder sowas, hätten sie das auch verschlüsselt machen können. Und hätten heißt, okay. Die Infrastruktur war nicht da. Okay, ja. aber ja, ich habe das Konzept für alle Sachen, die ich so habe, irgendwo bei einem Bestelldienst oder sowas, Elektronikbestelldienst oder so, habe ich dann immer einen eigenen Mail-Alias und da habe ich tatsächlich dann auch immer direkt mit einem OpenPGP-Key quasi immer mit dabei. Ja. Heißt, ich könnte immer, wenn ich wollte und wenn die Gegenstelle das quasi auch die Möglichkeit hat, nutzen. Der BFDI hat das ja für alle seine Mailadressen, Referat so und so at bfdi.grund.de. Für alle die gibt es tatsächlich PGP-Dateien komplett. Das ist manchmal bei den Behörden auch ein bisschen traurig, weil die Schlüssel sind nicht immer gepflegt. Beim BFDI aber tatsächlich sind die dahinterher, dass das gepflegt wird. Es gibt Bundesämter, die tun das nicht konsequent und nachhaltig. Generell ist aber dieses Thema E-Mail-Verschlüsselung, das ist von Nerd für Nerd. Das sieht man, also ich sag mal, in the wild siehst du das nicht mehr. Wir haben leider das Thema Passwortmanager relativ kurz behandelt, ne? Ja. Genau, also wenn es um persönliche Sicherheit geht, ich glaube, das ist so einer der niederschwelligsten und besten Empfehlungen, die man machen kann, ist dieses Verwenden von Passwortmanagern, die einfach auch im Mobilgerät und im Browser installiert sind. Da kriegen jetzt viele auch im Kontextkongress ein bisschen Plack. Aber auch das ist wieder so eine Interessen- und Zielabwägung, die man da treffen muss. Weißt du, hat Android da was out of the box? Ich kenne das jetzt nur für iOS, dass es da diesen Passwort-App gibt. Genau, das hat Apple aber dediziert gemacht und auch erst mit der letzten Version released. Es gibt kommerzielle Varianten, es gibt Open-Source-Varianten. Die kommerziellen Varianten zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie synchronisieren über mehrere Geräte hinweg, ohne dass man selber was machen muss. Ich habe da Meinungen zu verschiedenen Anbietern, werde ich jetzt hier nicht äußern. Aber auch da gibt es, wenn man gucken möchte, gibt es welche, die sind für einen individuell, die funktionieren im Familienkontext oder im Gruppenkontext, wenn man das teilen muss und möchte. Da gibt es ganz verschiedene Anwendungsfelder. Da muss man sich was könnte Gedanken ich denn jetzt jemandem empfehlen, der sagt, hör mal, ich kenne mich nicht mit IT aus, aber ich würde gerne was machen, damit sagen, installiere den Passwortmanager. Installiere den Passwortmanager. Aber worauf würde man jetzt achten bei der Auswahl des Managers? Kann man sagen, bezahlt ist besser als kostenlos? Oder? Es ist ja ein bisschen. Es hängt davon ab. Es hängt davon ab und es kommt drauf an. Also, das ist ja auch ganz schwierig zu beantworten. Das ist ja eine individuelle Erwägung. Nein, man muss natürlich gucken, möchte man das für eine Familie benutzen, für eine Gruppe? Möchte man das für sich alleine benutzen? Für Oma und Opa. Oder Mama und Papa. Die sollen das ja benutzen. Die sollen das benutzen, genau. Also musst du halt gucken, dass die Dinger eine gute Usability haben. Das ist jetzt keine völlig absurde Empfehlung, ne? Zu sagen, Leute sollen sich ein iPhone kaufen, weil es wird gepatcht, das ist einigermaßen up-to-date, ist aber eine Budgetfrage. Ja. Kannst natürlich auch deine abgelegten Geräte runtergeben, aber wir sind ja immer dabei, dass es um Geld geht. Wenn du es dir leisten kannst, eine kommerzielle Variante von irgendwas zu kaufen, guck, dass du mit der Usability klarkommst. Guck vielleicht in den Wikipedia-Artikel, ob die Sicherheitslücken hatten in der Vergangenheit, wie die damit umgegangen sind, vor allem Sicherheitsprobleme passieren. Das lässt sich natürlich vermeiden, aber wie sind die damit umgegangen? Haben die das gefixt? Was für mich eine totale rote Flagge ist, ist, dass es eine Vielzahl an Eigentümerwechseln gab über die letzten Jahre zum Beispiel. Da du da anfängst, Interessen durcheinander zu werfen. Aber am Ende. Aber es gibt jetzt nicht das Gütesiegel Stiftung Passwortmanager-Tests, die 20 Passwortmanager getestet hat und zu einem Ergebnis kommt, vielleicht auch, weiß nicht, vom BSI, der Grundschutz oder sowas hier. Nee, die machen leider keine Produktempfehlung. Schade. Aber das machen Sie privat auch. Würde ich dir eine machen, aber nicht aufgezeichnet. Ja, ja. Ich habe da Meinungen zu. Mhm. Tatsächlich ist es aber, googeln hilft. Wenn man Meinung technisch versiert ist, ganz schweres Thema. Wenn man technisch versiert ist, es gibt Anbieter, die haben White Paper dazu, warum sie ihre Lösung wie implementiert haben, welche Angriffsmodelle sie haben. Aber das ist natürlich für 99,9% der Bevölkerung ist das erweiterte Esoterik. Von Nerds für Nerds. Von, ja, und selbst da nochmal für eine spezielle Geschmackrichtung. Mhm. Ne? Zumal es kann ja wirklich auch sein, du sagst das ja gerade, eventuell hast du ja Sachen, wo du mit dem Team das zahlen möchtest. Da wäre dann ja irgendeine Art Serverlösung oder möglich, notwendig oder so. Wenn ich das jetzt privat so nutze oder sowas, reicht vielleicht auch nur einfach eine Datei von dem Passwortmanager, das halt dateibasiert ist, mit einem Passwort und einem zweiten Faktor oder so. So würde mir ja erstmal reichen, wenn es auf dem einen Gerät ist. Wobei, ich weiß auch nicht, wenn man es dann verliert, auch nicht so gut, vielleicht. Mhm. Genau. Ha. Ja. Tatsächlich, es klingt immer so albern. Früher haben wir über sowas gelacht. Wenn Mutti oder Opa es nicht dazu zu kriegen sind, irgendeine Software zu benutzen, was ja nachvollziehbar ist, dann sollen die sich das aufschreiben. Das Heftchen. In ein kleines schwarzes Büchlein, was sie am Schreibtisch liegen haben. Ne? Mhm. Früher haben wir gesagt, Passwörter nicht aufschreiben. Ja. Aber für Opa oder Oma zu Hause ist das Bedrohungsmodell halt nicht, dass irgendjemand an ihrem Schreibtisch vorbeiläuft und ihrem Passwortbüchlein blättert, sondern für die ist tatsächlich das Problem, dass sie Waldi 123 als Passwort haben und dadurch dann halt ihre Accounts gehackt werden. Und damit sind die halt auch schlimm überfordert in der Regel. Okay. Ja. Ne? Nachvollziehbarerweise. Also, wenn nichts anderes geht. Aber das ist doch ein guter konkreter Tipp. Das finde ich tatsächlich einen guten konkreten Tipp. Und sorgt dafür, dass, also 8 Zeichen ist in der Regel zu wenig, mehr Zeichen sind besser. Ja. Es gibt diese Empfehlung mit den Merksätzen. Und dabei wirklich dann gucken, dass man verschiedene Passwörter für unterschiedliche Seiten hat. Mhm. Ja. Tatsächlich gibt es mobilsicher.de, kennen vielleicht einige das Verbraucherschutzportal, was jetzt mittlerweile eingestellt wurde, leider. Das BSI hat auch eine ähnliche Webseite. Genau. Und BSI für Bürger ist das. Genau. Mhm. Und mobilsicher hat tatsächlich den einen oder anderen Passwortmanager mal vorgestellt, kurz und vor allem nicht groß technisch, sondern wirklich, dass es auch jemand, der jetzt nicht so groß in der Technik drin ist, das nachvollziehen kann. Das können wir in die Shownotes auf jeden Fall. Da steckt eine Behörde hinter, oder? Nee, das ist ein eingetragener Verein, das Institut für Technik und Journalismus e.V. ist das. Und die werden vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gefördert. Okay. Genau. Mhm. Und ja, die machen das jetzt mehrere Jahre und die werden halt von dem Verbraucherschutzteil quasi gefördert. Mhm. Und machen da verschiedenste Sachen, App-Checks und Co. Und das ist tatsächlich sehr einfach, wo du gerade fragtest, nach einer Übersicht quasi. Mhm. Ja, genau. Wie stehst du zum Thema Virenschutzprogramm? Das ist ja immer so ein Punkt für oder wieder. Soll man eins installieren? Ja oder nein? Aus der Ausbildung kenne ich, ist unser Lehrer für IT-Sicherheit quasi, den wir da hatten, der sagte, Windows Defender reicht. Heiße Eisen. Ja, genau, es ist aus der Kategorie heiße Eisen. Du lässt halt nichts aus. Ja. Da kann ich jetzt auch nur verlieren. Also springe ich mit beiden Füßen rein. Es kommt natürlich drauf an. Wenn du eine Behörde bist, eine große Organisation, willst du einen Virenschutz haben, weil es aus Compliance-Gründen brauchst du das. Das ist keine richtig gute Begründung technisch, aber aus Compliance-Gründen brauchst du den. Du hast damit zu tun, dass du eine Vielzahl von Anwendern hast, die nicht besonders versiert sind, die auf viele Sachen klicken. Ein Virenschutz schützt dich nur vor bekannten Sachen. Ja? Es ist eine zusätzliche Software, die läuft, die damit auch wieder unter Umständen angreifbar ist. Also man wird gleichzeitig verwundbarer. Andererseits schützt man sich vor Problemen, die schon in der Welt sind und kann vielleicht verhindern, dass man davon betroffen ist. In der Regel ist es so, das ist ein Benefit, aber es ist jetzt nicht diese berühmte Silver Bullet. Das ist nicht der heilige Gral in der IT-Sicherheit. Ja? Der löst nicht all deine Probleme, der wird nicht jeden Virus für immer abhalten, sondern es ist ein Baustein. Ob das ein guter Baustein ist, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Mhm. Aber als Normalanwender willst du halt eine Antivirenlösung haben in der Regel, gerade auf einer Plattform wie Windows, die halt den meisten Angriffen ausgesetzt ist. Die Linux-Anwender kommen wahrscheinlich ohne aus. Auf macOS. Im Konzern wirst du dann eine Antivirenlösung drauf haben. Auch im Apple-Konzern? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber die werden ja gleich Compliance-Richtlinien unterlegen, wie andere auch. Ob du jetzt privat eine Antivirenlösung auf dem Mac installierst, weiß ich nicht. Es liegt auch immer so ein bisschen daran, was machst du eigentlich die ganze Zeit im Internet. Ja. Wobei man sagen muss, also Angriffe auf Linux oder Mac sind ja nicht null, aber nee. Sie sind im Verhältnis zu den Windows oder Angriffen auf Windows proportional viel, viel, viel weniger. Ja und nein, ne? Im Desktop-Bereich. Also im Desktop-Bereich, genau. Genau, einfach weil es einfach viel, viel weniger Linux-Anwender auf dem Desktop gibt. Mhm. Ja, leider. Muss das so sehen? Wenn es viel mehr Linux-Anwender auf dem Desktop gäbe, gäbe es da auch mehr Angriffe. Und dann wären wir nicht mehr in unserer bequemen Situation, wo wir hier großkotzig sitzen können und sagen können, also, die dummen Windows-Anwender mit dem VM-Schutzprogramm. Ja. Na? Ja. Wäre unsere Welt anders. Sicherlich, aber ich glaube, also gerade, ich meine, hier auf dem Kongress ist das jetzt erst, hier hast du für alles jeden irgendwie, ja. Also du hast irgendein Problem, du hast auf jeden, vermutlich jemanden, der dir das Problem beheben kann. Ja. Und naja, so könnte ich mir das auch vorstellen, bei irgendeiner Distro, da hast du dann irgendjemanden, einen Geek, der dann quasi in der Distro da irgendwie mitwirkt oder sowas und dann vielleicht auch da Hilfestellung gibt, Dokumentation. Ja, nein. Macht. Also funktioniert es halt nicht, ne? Gerade Dokumentation, muss die da sein, die muss jemand schreiben und dann muss die jemand lesen und dann noch verstehen und anwenden. Ja. Dadurch wird das halt sehr, sehr viel komplexer und du bist jetzt in der Lage, komplexe Probleme und Fragestellungen im IT-Bereich zu verstehen. Das ist aber für alle Leute außerhalb von diesem Gebäude wird das wesentlich schwieriger. Wie würdest du, ich würde jetzt in den nächsten Block quasi gehen. Gerne. Und zwar zum Thema Umgang Schadsoftware, Ransomware. Was ist da so, was kann man präventiv tun? Was sollte man tun, wenn es dazu kommt, man hat eine Ransomware auf seinem Rechner? Und was wäre so quasi das, was die Lesson Learned daraus ist? Vielleicht, was man, gibt's da was, wo du sagen würdest, das könnte man tun? Als Individuum? Oder als... Ich würde erstmal sagen, als Individuum, was könnte das besser sein? Also es gibt die meisten Angreifer machen sich für dich als Normalanwender nicht viel Mühe in der Regel. Das heißt, die versuchen Standardprobleme und Standardlücken auszunutzen, die schon länger bekannt sind. Das heißt, das Einfachste, was du machen kannst, ist regelmäßig eine Software-Update. Und sobald sie da sind. Vermutlich auch Betriebssystem-Updates, oder nicht? Würde jetzt für mich unter Software fallen, ja. Mhm. Aber auch da wieder, das ist irgendwie lästig. Das erfordert, dass ich mein Gerät irgendwie neu starten muss. Das ist doof. Und deswegen haben ja zum Beispiel Hersteller wie Google und Apple angefangen, neue Emojis in die Betriebssysteme und Sicherheitsupdates mit reinzupacken, damit die, kannst du mal in den Release Notes gucken, damit die User einen Incentive haben, ihre Software zu aktualisieren. Und sie machen auch dann irgendwann ein Zwangsupdate. Nach 7, 14 oder was weiß ich, viel Tagen wird das dann automatisch installiert und neu gestartet. Allein, um das durchzusetzen. Sonst würden die Leute nie die Updates machen. Na, die Standardempfehlungen darüber hinaus ist, man sollte seine Dateien irgendwo sichern, dass man die wiederherstellen kann. Dann muss man gucken, als Normalanwender, wenn man eine Ransomware hat, dann sind erstmal die Dateien verschlüsselt. Wenn das Backup mit verschlüsselt ist, ist es natürlich sehr, sehr bitter. Vor allem nicht nur die Backups anlegen, sondern auch regelmäßig prüfen, ob man im Fall des Falles das zurückspielen kann. Ja, ich meine, das ist für die meisten Anwender, ist ihr Backup, sie schieben das irgendwie aufs Google Drive oder nach Dropbox oder ähnliches. Dedizierte Backup-Software sieht man im privaten Bereich sehr, sehr selten. Das wissen aber auch die Angreifer beispielsweise und gucken dann, dass sie die Daten dann löschen können. Da hat natürlich dann, wenn da eine Versionshistorie drauf ist, hat Dropbox, glaube ich, standardmäßig, kann man da gucken, dass man Sachen, da kann ich auch falsch liegen, da lasse ich mich gerne korrigieren. Ich meine, Dropbox hatte das mal, dass man Dateien wiederherstellen konnte, die man gelöscht hatte. Das wäre natürlich eine Lösung am Ende. Das wie bei, also bei SharePoint weiß ich, dass das geht. 90 Tage, glaube ich, sind das quasi. Ja, die haben den Papierkorb und auch den endgültigen Papierkorb. Ja, ja. Da kann man dann nochmal später etwas rekonstruieren, was schon mal gelöscht oder nach dem Papierkorb leeren, landet das dann im endgültigen Papierkorb. Ich habe das, als ich damals in der Ausbildung war, nachdem wir quasi fertig waren, habe ich, bevor quasi der Abschluss und alles war, habe ich das SharePoint noch komplett leer gezogen. Mhm. Ja, das ist jetzt aber dann, da bist du schon wieder im Enterprise-Bereich in der Regel, ne? Oder im Unternehmen. Ja. Und auch im Desktop-Bereich, ne? Also bei Smartphones sieht Backup ja, glaube ich, nochmal komplexer aus. Genau, da kannst du natürlich, Apple bietet dir die Backup-Lösung an, Google mittlerweile auch, dann hast du verschiedene Anwendungen, die bieten ihre Backups an, das ist dann WhatsApp und so weiter, die haben eigene Backup-Lösungen. Mhm. Tatsächlich ist es ja auch ein bisschen besser geworden, wenn man nur Mobilgeräte hat, weil da nochmal ganz andere Berechtigungskonzepte greifen als auf dem Desktop. Hm. Du bist halt in der Regel nicht der Admin. Anwendungen laufen mit unterschiedlichen Berechtigungen, können sich nicht gegenseitig die Speicherbereiche und den Speicher auf den Geräten vollschreiben oder löschen. Das ist dann schon ein bisschen komplexer. Da brauchst du dann auch andere Arten von Sicherheitslücken. Aber auch das ist ja wieder aus der Kategorie, das ist jetzt nichts, was irgendwer individuell gemacht hat, sondern das ist halt von oben aufgezwungen worden, dadurch, dass halt iOS und Android bestimmte Implementierungsphilosophien verfolgt haben. Ja, das ist halt, das ist uns passiert. Da haben wir nichts aktiv für getan als Anwender. Mhm. Ja, danke. Ich würde jetzt gucken, dass wir vielleicht sogar in den großen Block quasi springen. Denn IT-Sicherheit und kritische Infrastruktur ist, also Kritis, ist etwas, was quasi allgegenwärtig ist. Es werden beispielsweise Energieversorger angegriffen die gehören zur Kritis und da ist IT-Sicherheit besonders wichtig, nicht? Also ich fange mal vorab damit an, ich komme nicht aus dem Kritis-Bereich. Ich bin da interessierter Laie und Kritis generell, das ist halt das, was für viele Leute das tägliche Leben beeinflusst. Das sind die Wasserversorger, das sind die Stromversorger, aber das kann auch ein Zentrallager vom Supermarkt sein, weil da auch eine bestimmte Grenze von Personen dranhängt, die da ernährt werden. Und da muss halt dafür gesorgt werden, dass deren Systeme funktionieren. Das bezieht sich nicht nur auf die IT- und Informationssicherheit, sondern natürlich auf die allgemeine Verfügbarkeit von den Dienstleistungen. Ich würde daran anknüpfend mal, was sagt denn, also wie würde denn Wikipedia kritische Infrastruktur beschreiben? Wenn man Kritis sucht oder kritische Infrastruktur, dann heißt es auf der Seite, Zitat, kritische Infrastrukturen, Kritis, sind Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder anderer dramatischer Folgen eintreten würden. Und das ist genau das, was du sagst. Genau. Wenn da irgendwie ein Lager von... Nimmst eine große Supermarktkette und dann stell dir vor, da sind nächste Woche sind die Regale da leer. Das ist ja, wenn das nur eine Supermarktkette betrifft, ist das sehr, sehr ärgerlich und ein bisschen unangenehm. Wenn das jetzt zwei, drei da betrifft, dann fangen wir an, LKWs mit Lebensmitteln in die Städte zu schicken. Vermutlich. Ja, genau. Und warum, also in dem Kontext wichtig jetzt tatsächlich ist die NIS-2-Richtlinie. Der offizielle Name ist ein über zwei Zeilen gehender Name quasi, aber es ist die Richtlinie 2022-2555. Und die ist tatsächlich wichtig, denn das betrifft 30.000 deutsche Institutionen und Unternehmen. Ja, das geht ja weit über Kritis dann hinaus, ne? Es geht dann auch, betrifft auch Firmen, die eine bestimmte Anzahl von Nutzern haben, Marktplätze wie kleinanzeigen.de oder ist immer schön, wenn man andere Leute mit reinreißen kann, das ist das Wichtigste. Kleinanzeigen, eBay und solche Konzerne betrifft das automatisch auch, obwohl das eigentlich keine kritische Infrastruktur ist und niemand stirbt, wenn die eine Woche nicht verfügbar sind. Genau. Aber sie sind halt Teil des öffentlichen Lebens. Genau. Und diese Richtlinie hätte in diesem Jahr in nationales Recht umgesetzt werden müssen, denn im Dezember 2022, am 14. Dezember, ist die beschlossen worden und man hätte bis zum 18. Oktober diesen Jahres es in nationales Recht umsetzen müssen. Ja, hätte man. Also auch in Deutschland. Und dazu kommen wir jetzt. Nämlich in Deutschland hat man die Umsetzungsfrist nicht einhalten können. Aber was? Oh Wunder, genau. Es war geplant, die Umsetzung im Ende des ersten Quartals 2025 ja, auf den Weg zu bringen quasi, dass das dann auch gesetzt wird. Naja, es ist weder der Zeitplan für die Rechtsverordnung noch, also zu dem Umsetzungsgesetz quasi ist unklar, auch wegen dem Diskontinuitätsprinzip. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Das sagt mir was. Und zwar kann jetzt der existierende Bundestag keine Gesetzesvorlagen behalten für den kommenden Bundestag. Das heißt, alles, was an Gesetzesvorlagen und Ähnlichem da ist, das ist tot. Genau, bis auf ein paar Ausnahmen. Der Petitionsausschuss ist beispielsweise eine Ausnahme. Das geht über Legislaturen unter Umständen rüber hinweg. Aber man hat das jetzt angefangen, darauf komme ich gleich nochmal. Und naja, das wird jetzt verworfen, weil der Bundestag wird vorgezogen. Und das heißt, man müsste das komplett neu aufrollen. Warum das spannend wird, sehen wir gleich. Denn erst einmal ein Einschub. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Wählen gehen ist wichtig. Das ist in einem Rechtsstaat möglich. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, im Wahllokal oder per Briefwahl zu wählen. Genau, das wollte ich nur einmal einschieben in dem Zusammenhang noch. Und jetzt kommen wir zum Ablauf, wie das quasi hier in Deutschland gelaufen ist, konkret. Ich würde gerne noch einschieben, wir sind jetzt inhaltlich komplett weg vom privaten Normalanwender. Ne? Wir sind jetzt hier genau. Im Bereich, was Industrie, Konzerne und die Wirtschaft betrifft. Genau, guter Einwand. Jetzt zum konkreten Ablauf in Deutschland. Also im Dezember 2022 hat der Rat das beschlossen auf EU-Ebene und im Mitte letzten Jahres, im Juni 2023, gab es einen Referentenentwurf aus dem Bundesministerium von Nancy Faeser, aus dem BMI, zu der Umsetzung quasi. Und dann verstrich etwas Zeit. Es gab ein Werkstattgespräch quasi und im Mai 2024 gab es dann einen neuen Referentenentwurf. Dann ist wieder ein paar Monate vergangen und am 2. Oktober gab es auf der Bundestagsdrucksache 20/13184 den Gesetzesentwurf durch die Bundesregierung zu der Umsetzung dieser NIS-2-Richtlinie im nationalen Recht. Mhm. Dann, ja, 9 Tage später hat der Deutsche Bundestag in seiner 192. Sitzung in erster Lesung darüber, Aussprache war 39 Minuten vereinbart, darüber gesprochen und das Ergebnis war Überweisung in die Ausschüsse. Und alleine das zeigt schon, wenn man Anfang Oktober einen Gesetzesentwurf einbringt für die Umsetzung eines Gesetzes, das am 18. Oktober hätte umgesetzt sein muss, das ist dann etwas sehr, sehr eng, was man irgendwie nicht so ganz versteht, nicht? Das wird ja noch spannender. Denn de facto ist das halt, wenn man das halbwegs ernst nimmt als betroffene Konzern, dann weiß man, das kommt. Das ist völlig egal, ob das der Bundestag jetzt beschließt, ob die das nächste Woche beschließen und so weiter und so fort. Das ist vielleicht noch relevant für die Übergangsfristen, die passieren, aber de facto wissen wir alle, dass das kommen wird und dass wir das umsetzen müssen. Ja. Das heißt, viel relevanter für uns gerade, also auch in der Firma, wo ich bin, ist weniger der Gesetzesentwurf. Also der ist natürlich relevant, weil wir uns daran halten müssen, weil die Übergangsfristen drinstehen und so weiter und so fort. Was uns aber tatsächlich auch interessiert, sind die konkreten Umsetzungshinweise, die beispielsweise von der ENISA, das ist diese IT-Sicherheitsbehörde von der EU, die Empfehlungen gibt, die White Paper rausgibt und die haben jetzt ihre ersten Diskussionsvorschläge und Drafts dazu veröffentlicht, wie das umgesetzt werden muss und was die Anforderungen sind, was konkrete technische Anforderungen sind. Ja. Und das ist tatsächlich, wenn man mit der Implementierung, wenn man da betroffen ist, ist das gerade für uns in der Praxis erstmal relevanter als jetzt der genaue Termin, wann dieses Gesetz kommt. Weil wir sehr, sehr fest davon ausgehen, dass das kommt, weil das schlicht und einfach auf EU-Ebene schon geregelt ist. Ja, genau. Nur es muss halt neu aufgerollt werden. Das muss neu aufgerollt werden, aber das ist jetzt nicht so, dass das nicht kommt, ne? Sondern wir reden jetzt über den konkreten Termin. De facto wird da aber jetzt inhaltlich nichts Bahnbrechendes drinstehen, was einen jetzt in der Implementierung aufhalten sollte. Was jetzt die geneigte Rechtsabteilung nicht davon abhält, das genau so zu argumentieren. Bei der Überweisung in die verschiedenen Ausschüsse, das waren ein paar mehr, und der jetzt hier relevant wird, ist der Ausschuss für Inneres und Heimat. Ja. Denn nach dem 11. Oktober, nachdem das quasi in die Ausschüsse überwiesen wurde, gab es Ende Oktober eine Einladung zu einer zur 19. Sitzung des Ausschusses für Inneres und Heimat am 4. November. Und naja, da gab es dann unter anderem diesen eine Anhörung quasi zu diesem Gesetzesentwurf. Das war der einzige Punkt. Und es gab dazu 14 Stellungnahmen. 14 ja. Stellungnahmen von Unternehmen, die dort betroffen sind. Und ich habe mir mal drei Stück rausgesucht, die ganz interessant sind. Die erste ist die des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, und auf Ausschuss Drucksache 20.4.523c. Die werden wir in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Und ich habe mir mal drei Punkte rausgesucht, die sozusagen, also ein paar mehr, aber drei Punkte, die da zentral sind. Denn das BSI soll erstens eine zentralere Rolle einnehmen. Konkret, der Chief Information Security Officer der Bundesverwaltung soll beim BSI angesiedelt werden. Dann soll zweitens das BSI zu einer selbstständigen Bundesoberbehörde, sogenannte obere Bundesbehörden genannt, im Geschäftsbereich des BMI werden. Mhm. Beispiele für so obere Bundesbehörden sind das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, das BAFZA, im Bundesministerium für Familie, Frauen, für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, oder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Bundesministerium des Innern und für Heimat. Das zweite ist, Doppelzuständigkeiten von Bundesnetzagentur und BSI sollen klar definiert werden, weil es gibt im Energiebereich, konkret in dem Gesetz über die Elektrizität und Gasversorgung, Doppelzuständigkeiten quasi von BNetzA und BSI quasi. Und hier schlägt das BSI vor zu sagen, streicht Nummer 12 in Paragraph 5c Absatz 3 Satz 3 des ENWGE. Und genau. Der dritte Punkt ist, die Unabhängigkeit des BSI stärken durch Änderungen im BSI-Gesetz quasi, im BSIGE, so. Und zwei zentrale Sachen, die ich mir da rausgeschrieben habe, war zum einen, es sind zwei Anfügungen quasi in das bestehende Gesetz. Erstens, es soll drinstehen künftig in Paragraph 5 Absatz 1, das Bundesamt wirkt unverzüglich auf die Behebung von Schwachstellen hin. Und zweitens, in Absatz 5 des gleichen Paragraphen soll stehen demnächst, Zitat, Weisungen an das Bundesamt, die die Weitergabe von Informationen über Sicherheitslücken und Produkten an den Hersteller dieser Produkte untersagen, sind unzulässig. Was sagt ihr dazu? Marco. Also es ist halt Ich war ein bisschen jetzt durch die ganzen Zahlen und Abkürzungen überwältigt und auch die Textformulierung, was war das? Weisungen an das Bundesamt, die eine Weitergabe untersagen, sind unzulässig. Und bisher ist das also scheinbar in Ordnung, dass das Bundesamt anweisen kann, diese Information bitte nicht weitergeben. Oder das diese Information nicht veröffentlichen. Es kann die Anweisung bekommen, dass sie das nicht weitergeben an den Hersteller. Also dieses Horten von Sicherheitslücken durch andere Sicherheitsbehörden. Genau, das war ja, glaube ich, ein hochpolitische Vorwurf, Diskussion. War zumindest, glaube ich, ein Vorwurf, der jetzt länger irgendwie auch schon im Raum stand, dass man damit ja zumindest irgendwie auch offene Schwachstellen Schwachstellen offen lässt, quasi, von denen man weiß, so. Und also mir als Privatperson würde das natürlich jetzt entgegenkommen, wenn diese Schwachstellen geschlossen würden. Also ich sehe jetzt im Moment noch nicht so, dass die höhere Sicherheit, dass das geheim gehalten wird, außer eben, dass der Staat sie dann ausnutzen kann. Genau, das war länger Diskussion und jetzt könnte sozusagen das BMI sagen, das dürft ihr nicht weitergeben, weil das BMI quasi das Weisungsrecht hat. Und das soll damit quasi dann jetzt nicht mehr möglich sein, richtig? Ich glaube, dass das eine Diskussion ist, wo wir die Komplexität hier nicht abbilden können. Denn auch als Konsequenz kann es auch einfach sein, dass das BSI dann keine Informationen mehr über Schwachstellen kriegt, sondern das landet dann halt bei den Polizeien, bei den Geheimdiensten und die reden einfach nicht mehr mit dem BSI. Ne? Das ist das eine. Natürlich steigert das BSI dadurch seine Vertrauenswürdigkeit gegenüber Third Parties, dass sie da in Sicherheitslücken berichten und man dann davon ausgehen kann, dass die nicht missbraucht werden oder gebraucht. Das ist jetzt dann wieder auch so eine politische Frage, wie man das sieht, wie man dazu steht. Aber insgesamt sind das gerade die Einleistungen des BSI sind natürlich hochpolitisch. Ne? Wie möchte man so eine Bundesbehörde strukturieren? Und das ist Das ist schon an der Grenze meines Kompetenzbereichs, da mich fachlich meine, zu äußern. Das war jetzt ein Referentenentwurf? Nee, das war eine Stellungnahme genau, erstmal. Genau, das war eine Stellung. Referentenentwurf? Genau, zu dem, okay, nee, das heißt, zu dem, nicht zum Referentenentwurf, sondern zu dem Gesetzesentwurf, ja, der aus den Referenten. Okay, aber da gibt es dann noch erste, zweite, dritte Lesung und so. Genau, und da die erste Lesung war ja schon quasi. Jetzt nicht mehr. Der Bundestag wird ja aufgelöst. Okay, also wo dieser Text am Ende landet und ob er irgendwo landet, ist sehr fraglich. Dafür müsste quasi jetzt bis zum 23. Februar zweite Lesung durch und das Gesetz müsste quasi in Kraft treten und alle Ausschüsse müssten, es müsste eine zweite Lesung quasi in den Bundestag und das... Da muss man wollen, ne? Naja, genau. Unter Umständen wird auch der gleiche Text dann am 24. Februar nochmal auf den Tisch gelegt und dann das so beschlossen. Wir können da jetzt beliebig tief reinsteigen. Ich werde mich dann nicht qualifiziert zu äußern können über das hinaus, was ich gesagt habe, denn das ist auch weit außerhalb meiner Expertise. Als ich die durchgelesen habe und gesehen habe, okay, das Bundesamt möchte da jetzt ganz explizit reinschreiben, dass sie da unverzüglich drauf hinwirken sollen, dass die Behebung der Schwachstellen in die Wege geleitet wird, ist... Ja, die möchten vor allem eine Doppelrolle-Auflösung. Einerseits kriegen sie Sicherheitslücken berichtet, andererseits sollen sie die vielleicht ans BKA oder andere Behörden weitergeben, damit die ausgenutzt werden können. Und damit schwächen sie halt ihre Position gegenüber der, ja, ihrer Kundschaft, ich sag mal, der Anwender, der Industrie, wo sie ja auch für verantwortlich sind, ne? Das haben wir geschrieben, sie sind für Kritis-Unternehmen zuständig, sind im Rahmen von NIS2, kriegen sie Probleme und Schwachstellen berichtet. Und um da die eigene Glaubwürdigkeit zu erhöhen, wäre es natürlich gut, wenn man dann auch weiß, dass Schwachstellen nicht missbraucht werden. Richtig. Das ist die Idee, die dahinter steht. Du hattest ja auch gesagt, sie machen keine produktspezifischen Empfehlungen. Genau. Das kann sich natürlich auch ein bisschen ausschließen, wenn ich über Sicherheitslücken weiß, aber nicht darüber informieren darf. Ja. Richtig. Deswegen hatte ich das auch rausgeschrieben gehabt. Das war stach wirklich heraus, warum man das. Es gab dann noch ein paar andere Empfehlungen, die Sachen zu ändern, auch im BSIG. Genau, aber im Kern würde ich sagen, eine starke Stellungnahme. Die zweite, die ich mir rausgesucht habe, war die der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit, kurz BFDI, auf der Ausschussdrucksache 204529. Die war recht umfangreich, die Stellungnahme. Und im Kern hat sie darauf gezeigt, okay, hier da und da könnte man nachbessern und das ist unsere Einschätzung. Und die Kernaussage ist, Grundrechte schützen, das heißt vor allem BDSG und DSGVO und Co. und Grundgesetz und Co. einhalten. Und die dritte, die ich mir rausgesucht habe, ist von der Arbeitsgruppe Kritische Infrastruktur, AG Kritis, auf der Ausschussdrucksache 204528. Und die tatsächlich zeichnet ein sehr, sehr düsteres Bild und fast, würde ich sagen, das alles ganz, ganz gut zusammen. Hier heißt es nämlich, Zitat, mit dem neuen Referentenentwurf vom 2.10.2024 werden aus unserer Sicht keine wesentlichen Verbesserungen zu den bisherigen Referentenentwürfen erreicht und lediglich Defizite aufrechtgehalten. Hier heißt es zum Beispiel, das würde ich sagen, mit kritischste, neben den Sachen, die hier so noch stehen, also Einschränkung auf bekannte Schwachstellen für Schwachstellenscanner des BSI, wäre ein Punkt, den sie hier anmerken. Und ein weiterer ist hier die Berücksichtigung der Zivilgesellschaft vor dem Erlassen von Rechtsverordnungen fällt komplett weg, was sie hier scharf kritisieren. Ich meine, man hat es ja schon bei dem einen oder anderen gesehen, dass wenn man die Zivilgesellschaft nicht abholt oder mit einbezieht, dass das nach hinten losgehen könnte, nicht? Vor allem lässt es die Komplexität von gesellschaftlichen Prozessen außer Acht. Ne? Als Behörde hat man natürlich einen bestimmten Blick auf die Welt, als Ministerium hat man einen bestimmten Blick auf die Welt, man ist von bestimmten Notwendigkeiten getrieben und eine Konsultation der Zivilgesellschaft erweitert halt schlicht und einfach auch das Blickfeld für die Probleme und Komplexitäten und Fragestellungen, die berücksichtigt werden müssen. Es wird halt dazu führen, dass es schlechtere Gesetze gibt oder schlechtere Rechtsverordnung. Punkt. Das lässt sich sicherlich sagen. Und im Kern würde ich sagen, die es sind sich alle einig, dieses Gesetz, dieses Umsetzungsgesetz muss kommen, es wird auch kommen, davon ist nicht auszuschließen. Genau. Auch im neuen Deutschen Bundestag wird es den beschäftigen, offensichtlich. auch wenn du schon sagst, das EU-Ding gilt und auf Basis dessen könnte man auch schon das eine oder andere machen. Da gibt es ja auch europäische Man muss ja auch dazu sagen, NIS 2 betrifft jetzt nicht nur das BSI und dass es Schwachstellen gilt, sondern es adressiert auch, wie Unternehmen im Bereich IT und Informationssicherheit sich aufstellen müssen. Ne? Und das erzwingt auch gerade in so mittelgroßen Unternehmen, dass die hoffentlich besser werden. Zum Beispiel, es wird Risikomanagement erfordert. Es läuft darauf hinaus, dass das Erfordernis ist, dass Bedrohungsmodellierung stattfindet. Welche Probleme erwarte ich? Wie gestalte ich meine Sicherheitsmaßnahmen? Ja, das ist alles Teil von NIS 2. Also es geht darum, dass mehr Intention dahinter steht, wie Unternehmen Sicherheit gestalten. Und was auch drin ist, sind Bußgelder. Das kennen wir schon von der DSGVO, dass Obergrenzen aufgehoben worden sind und ersetzt worden sind durch so und so viel Prozent des Konzernmutterjahresumsatzes global. Also das ist auch eine Verordnung, die DSGVO, die durchaus auch Zähne hatte. Und genauso haben die das bei NIS 2 auch ausgestaltet, dass da auch entsprechende Bußgelder und Maßnahmen hinten dran hängen. Wobei man hier zumindest anmerken muss, bei der DSGVO, wenn jetzt beispielsweise Behörden sowas haben, dass da kein Bußgeld erteilt werden kann, sondern nur von den jeweiligen Aufsichtsbehörden. Ja, aber NIS 2 richtet sich auch erstmal an Firmen und Konzerne. Genau. Ich würde jetzt sozusagen auf die Zielgerade abbiegen und sagen, okay, was ist so 2025 der Ausblick und was das generelle Fazit dazu zur IT-Sicherheit? Beim Ausblick würde ich sagen, die Umsetzung der NIS 2-Richtlinie wird vielleicht in 25 kommen, vielleicht auch erst in 26. Ansonsten IT-sicherheitsrelevant würde ich sagen, kommt noch die elektronische Patientenakte. Hier sei gesagt, es gibt hier einen Talk oder gab hier einen Talk auf dem 38C3, der ist sehr empfehlenswert von Bianca Kastel und einem zweiten Menschen. Martin Schissig. Genau. Der ist sehr zu empfehlen, den gibt es, die Slides und den Talk selber dürfte es wahrscheinlich schon auf mediaccc.de geben, würde ich vermuten. Ja, der illustriert auch schön, warum Komplexität immer so ein Problem ist und so schwierig ist. Genau. Die Zeit hat, glaube ich, auch schon Artikel verfasst. Ja, das hat, glaube ich, ziemlich Wellen geschlagen, ja. Auch in der allgemeinen Presse. Sicherlich auch die Geschichte mit dem Volkswagen-Konzern, das jetzt hier war, sicherlich auch im Hinblick auf IT-Sicherheit ganz interessant, wie Unternehmen handeln werden. Das ist auch wieder so ein Beispiel, ich nehme jetzt die Sekunden dafür, da geht es wieder um Komplexität, da geht es nicht nur um die IT-Sicherheit, da geht es tatsächlich auch um die Informationssicherheit. Wie ist so eine Architektur gebaut, wie ist das strukturiert, welche Daten werden eigentlich warum gespeichert? Darf man die überhaupt speichern? Sollten die überhaupt gespeichert werden? Hat man sich da um den Informationssicherheitsaspekt ausreichend Gedanken gemacht im Vorfeld? Die Antwort ist offensichtlich nein, ja. Aber das ist auch wieder so ein super komplexes Problemfeld, weil da auch Produkte dranhängen, die man in Zukunft anbieten wollte, ja. Also auch hier hat man wieder diese widerstreitenden Incentives und Anreize dafür. Auch hier gab es auf dem 38C3 einen Talk zu, müsste wahrscheinlich auch auf MediaCCC schon zu sehen sein. Ja. Auch hier eine Empfehlung, sehr guter Talk, der auch nochmal illustriert, warum IT-Sicherheit und eben Informationssicherheit so relevant ist. Was ziehen wir für ein Fazit von der Lage der IT-Sicherheit in Deutschland und generell in Europa? Was würdet ihr sagen? Fazit ist immer so schwierig, weil das so schwierig in einem Satz zusammenfassen lässt. Ich denke mal so an diesen Begriff auch, dass IT-Sicherheit nichts mit einem Zustand, sondern stärker mit einem Prozess irgendwie zu tun hat. Der Klassiker, Hendrik schmunzelt schon. Und genauso ist es wahrscheinlich mit dem zusätzlichen Problem, dass immer wenn es um behördliche Prozesse geht, das alles nochmal ein bisschen langsamer und behäbiger funktioniert und das nicht unbedingt so korrespondiert mit, wie schnell man auf sowas eigentlich reagieren müsste. Und vielleicht ist das nochmal ein ganz anderes Thema irgendwie wert. Wie schnell kann man eigentlich als Staat auf sich ändernde Lagen reagieren? Oder vielleicht ist das auch gerade ein Feature, ne, dass das einfach alles so langsam passiert, weil man damit auch extremistische Strömungen natürlich verlangsamt an der Stelle. Aber das ist gerade in so einem Fall jetzt dann tatsächlich eher ein Problem. So, aber ich bin ja grundsätzlich immer wieder optimistisch und wir haben ja auch ein paar optimistische Beispiele gehört mit Passwortmanagern oder eben auch mit einer wahrscheinlich erstmal gestiegenen Sicherheit insgesamt so für die Privatbevölkerung durch Multifaktor oder was immer mehr auch irgendwie kommt und dass man nicht mehr die Tarnlisten zu Hause liegen hat, sondern jetzt irgendwie auf andere Weise sich authentifiziert. Deswegen ist meine Hoffnung, dass es weiterhin besser wird. Also ganz optimistisch. Versucht. Ja. Würdest du das sehen? Es kommt drauf an. Das ist, glaube ich, der meistgesagte Satz heute. Ja. Ja, aber tatsächlich, es kommt drauf an. Ne? Es gibt, auch als normaler Männer ist man nicht schutzlos. Es gibt Maßnahmen, die man ergreifen kann, sei es der Passwortmanager, sei es Passkeys zu benutzen, wo sie angeboten werden. Das ist ein signifikanter Sicherheitsgewinn. Also man ist nicht machtlos. Es gibt Möglichkeiten, die eigene Position zu verbessern. Und es ist auch wichtig, die wahrzunehmen. Und da ist auch für Leute, die jetzt hier auf dem Kongress sind, vielleicht so ein bisschen so eine Botschafterrolle wichtig, dass sie die Leute dafür sensibilisieren und mitnehmen. Das ist das eine. Dann haben wir mit NIS2 werden vielen Unternehmen Sicherheitsmaßnahmen aufgezwungen. Es wird ihnen aufgezwungen, sich bewusster mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die empfinden das auch als Zwang, da hat keiner Spaß dran. Aber auch da ist so ein bisschen so ein Weg nach vorne zu sehen. Der ist lang, der ist steinig, der ist sehr steil und der tut auch sehr, sehr weh. Und wir werden das nicht heute gewinnen, wir werden das auch nicht morgen gewinnen, aber es ist zumindest die Möglichkeit da, dass es besser wird. Mhm. Gleichzeitig leben wir in einer Welt, wo organisierte Kriminalität und organisiertes Verbrechen dabei ist, Schwachstellen auszunutzen, sei sie jetzt technisch oder menschlich. Gab es auch Talks dazu. Das muss man sich sehr, sehr bewusst sein. Der dicke Junge, der irgendwo im Keller sitzt, das ist nicht das Angreifermodell, was man im Auge haben sollte, sondern das ist organisiertes Verbrechen. Das sind Kriminelle, die regelrechte Sklavenlager betreiben mit Leuten, die andere dann ausnutzen, ausbeuten müssen. Und so sollte man auch damit umgehen. Das ist ein sehr ernstes Thema. Das ist ähnlich wie wir unseren Kindern Verkehrssicherheit beibringen, sollten wir uns darüber Gedanken machen, wie wir unsere IT- und Informationssicherheit im Griff haben. Aber da gibt es Werkzeuge und da kann man auch als Normalanwender schon viele Maßnahmen ergreifen, um besser dazustehen als es vor einem Jahr zum Beispiel oder als der Durchschnitt. Ja, also ich finde, der Lagebericht quasi des BSI zur IT-Sicherheit in Deutschland fasst es ganz gut zusammen. Mhm. Hier heißt es nämlich, Zitat, die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland war und ist besorgniserregend. Dabei unterliegt die Bedrohungslage weiterhin einer rasanten Entwicklung. Die digitale Angriffsfläche nimmt stetig zu. Schwachstellen bieten allzu oft gravierende Eingriffsmöglichkeiten und Angreifer finden immer schneller und geschickter Wege, diese auszunutzen. Vieles hat sich natürlich verbessert über die letzten Jahre. Zeichnet sich natürlich hier ab, aber man sollte nie sozusagen es zeichnet sich quasi immer Besserung ab. Weiter nämlich heißt es hier in dem Fazit quasi, Zitat, doch niemand ist dem schutzlos ausgeliefert. Dem ist nämlich so, denn das Gebot der Stunde ist, Deutschlands Resilienz gegenüber Cyberbedrohungen und Vorfällen drastisch zu erhöhen. Das tut man jetzt, das versucht man jetzt immer weiter. Und das hat man ja mit der NIS2 auch ja vorangetrieben auf europäischer Ebene, damit das einen einheitlichen Standard in Europa gibt. Dann würde ich sagen, vielen Dank Marco, vielen Dank Henrik. Sehr gerne. Danke für die Einleitung. Sehr gerne und vielen Dank an das Sendezentrum, dass ich hier auf dem 38C3 wieder eine Podcast-Folge machen konnte.